Mit am Herd fand ich den Mann, Not führt ihn ins Haus. Labt es dir? Den Gaumen lädst ich ihm, gastlich sorgt ich sein. Doch und krank dank ich dir, willst du dein Weib drum schelten? Heilig ist mein Herd, heilig sei dir mein Haus. Uns Männern das Beil. Kamst du des Wegs, ein Ross nicht ritt, der Rast hier fand? Welch schlimme Pfade schufen dir Pein? Durch Wald und Wiese, Heide und Hain, jagten mich Sturm und starke Not. Nicht kenn ich den Weg, den ich kam. Wohin ich irrte, weiß ich noch minder. Kunde gewänn ich des gern. Es dacht ich deckt, des Haus dich hegt, und ihn heißt der Wirt. Wendest von hier nach West den Schritt, in Hilfenreich, außen dort sippen, die Hundings Ehre behüten. Gönnt mir Ehre, mein Gast, wird sein Name nun mir genannt. Du Sorge mir zu vertrauen, der Frau hier gibt doch Kunde, sieh, wie gierig sie dich fährt.